SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Melodische Techno-Sounds von der Aline aus Stuttgart. Hypnotisches aus Griechenland von Blue Soul. Und wirklich sehr, sehr groovige House-Beats aus Argentinien von Juan de Meneses. Das noch vieles mehr erwartet in den nächsten 3 Stunden. Hier auf SRF Virus. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Mental X, ich bin zuständig am Freitag oben für alles Elektronische hier auf dem Sender. Und ein bisschen Jetlag spüre ich noch. Ich bin ja die letzten 3 Wochen unterwegs gesehen, unter anderem in Hongkong. Wahnsinnige Stadt. Erinnert? Naja, eigentlich ist sie nicht anders als Blade Runner City. So, okay, natürlich ein ganzes Mokko und so weiter. Trifft sie dann auch hervorragend. Aber eben, wie gesagt, ich bin wieder dunkelkalt geworden, weil im China ist es natürlich relativ warm. Also mit 25 Grad. Sehr, sehr cozy. Und jetzt, naja, ich habe hier im Studio mal anständig Lautstärke aufgedreht. Ich glaube, das erzeugt irgendwie auch noch Hits. Wir werden es sehen. Anfangen möchte ich die heutige 3-stündige Show mit dem neuen Anshuna Deep. Hätte ja schon fast eine Tradition. Jeweils das Open Track, Track von dem Label aus London verwenden. Diesmal ist Marsch mit Black Mountain. Schön heißt Schmidt. Viel Spaß. Was ist denn das für ein kleines Clubmonster? Julian Stetter nennt sich der Herr, der Produzent. Und produziert hat er genau das, nämlich ein Pearl, was rauskommt. Keine Ahnung. Aber laufen das natürlich gleich. Und Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung findest du auf srf.ch/mentlix. Yeah. guten Luttrell halt, wieder einmal mehr. Jedes Release, wo der Typ im Moment an den Start bringt, ist einfach wirklich ein Monster. Out of Me heisst das, ist Luttrell von Junadeep. Yeah. ist das? Aus London mit Heartbeat. So ein underrated DJ und Produzent. Gut, doch in Großbritannien ist er relativ bekannt, aber eben, er macht wirklich alles selber. Steht nicht irgendwie auf eingekauftem Management, sondern ist wirklich halt so ein richtiger Oldschool-DJ. Und zwischendurch eben beglückt er uns mit einer neuen Scheibe, eben zum Beispiel auf Renaissance. Und da hat er eben, wie gesagt, Heartbeat. Problem bei DJs sind. Ich kann dir das genau sagen, du bekommst eine EP zugeschickt mit drei verschiedenen Versionen. Du sollst drei News suchen, weil du in der Sendung spielst. Und jede ist einfach auf ihre Art und Weise geil. Genau das ist mir passiert diese Woche. Und zwar vom Label Artificial Akustik, genau, vom Dansonic aus Zürich, habe ich es doch noch knapp gehört. Und er hat den Rick Earth unter Vertrag, ich glaube, das ist in New York, und er hat wirklich eine göttliche Scheibe produziert, im Original Sparklines heisst sie. Aber der Labelmacher spricht, dass Dansonic hat noch gerade zwei Remixes mit Bier gestört, und zwar unter anderem einen noch mit dem Effekt. Was jetzt hörst, das ist der klassische Dansonic Remix von dem wirklich unheimlich geile Track. Und wenn dir der Vocal bekannt vorkommt, magst du dich vielleicht noch an den Van Bellen und Audiotox erinnern mit End of a Nice Day. Hat genau den gleichen Vocal gehabt. Da ist einfach völlig neu interpretiert. We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Ja, ja, kaum ein anderer DJ, ein Produzent, ein Label-Owner, Party, ein Promoter und was er auch alles ist. Wahrscheinlich einfach nur der beste DJ von der Welt. Der John Digweed. Vor genau 20 Jahren hat er sein Label Bedrock Recordings gegründet. Und es ist damals eigentlich schon ein bisschen absehbar gewesen. Gerade mit dem ersten Überhit, den er dort zusammen mit seinem Studiopartner Nick Muir released hat, nämlich Heaven Sands, ist ja weltweit eine Riesennummer geworden. 2006 bis 2008 hatte Digweed ein bisschen Probleme gehabt mit dem Label. Das ist natürlich irgendwie die ganze Minimal-Invasion gesehen und gerade so als Haus- und Techno-Label hat es in dieser Zeit nicht ganz einfach gehabt. Heute ist schlicht und einfach eins der erfolgreichsten Techno-Labels der Welt und jeder möchte dort releasen. Und jeder, der dort released, hat einen ganz eigenen, speziellen, sehr spacigen Sound dann drauf. Das zum Beispiel ist die neue Booker Shade auf Bedrock und heisst Rosebud. Thank you. unfassbar tief und dennoch so extrem tanzbar. Im tiefsten Underground von Israel kommt das. Das ist Delonia Koval zusammen mit dem Sub Andreo und zwar mit A Water Drop. Der Guy Barone hat ja vor zwei oder glaub, drei Wochen wirklich so ein Monster-Brett released und zwar auf Ultraviolet. Ein Stück heisst Himika, weil ich das Teil einfach wirklich so unfassbar geil finde. Ich gerade als nächstes Hintergrund. Infos zur heutigen Show, die heutige Sendung als Podcast und Downloaden findest du auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich bekommst du den Podcast auch gratis auf iTunes oder als Stream auf der SRF iOS App. Juan de Meneses mit seiner neuen Scheibe auf Proton Music, nämlich Live on the Moon. Der Juan de Meneses, wirklich ein Phänomen. Seit seiner ersten Scheibe, die er released hat, bin ich wirklich ein grosser Supporter. Nein, ich bin fast ein Fan von diesem Argentinier. Damals war er gerade mal 17 gesehen. Der Septage aus Paris hat sich damals ein bisschen umgekümmert. Als Labelvater hat er dann auch auf Tetsuko genommen. Und der Juan de Meneses macht wirklich immer noch nach so vielen Jahren grandiose Trance-House-Musik. Thank you. tune. This is Massive. genau gewusst, dass es auf das noch heute oben rauslaufen wird. Am Abend von der Sendung hat er ja wirklich einen irrsinnigen Remix von Dan Sonic für den Rick Earth vorgestellt. Noch eben vorgeschwärmt. Es sind drei verschiedene Mixes, der Original, der Dan Sonic und der Dan Sonic zusammen mit dem Effekt. Und wirklich jeder sitzt. Also gibt es heute oben noch einen zweiten, und zwar der Original, der dritte Remix, wenn ich dann glaube noch Zeit bis am nächsten Freitag. Hey, hast du erst gerade jetzt eingeschaltet und findest, von was redet der Typ und vor allem, nach was tun das da? Herzlich willkommen, das ist elektronische Clubmusik von und mit mehr Mentlix. Hintergrundinfos bekommst du auf srf.ch/mentlix. Dort bekommst du die Sendung zum Downloaden, Playlist und alles, was du brauchen kannst. Vor allem langs hoffentlich, weil es ein Wochenende. Juhu! Bye. so das neueste Talent im Sole, seinem Parkett-Imprint oder in seinem Haus. Und der Sole kümmert sich ein bisschen um ihre DJ-Karriere und Produktionskarriere, vor allem, weil sie sehr oft zusammen im Moment produzieren, eben auf dem Label Parkett. Und das ist die brandneue Scheibe von der Aline. Es ist irrsinnig. Luftschloss heisst sie, ist gerade diese Woche rausgekommen. We'll be right back. Iconica, Techno House Label aus New York City, ist das und genau das Iconica Label fällt zurzeit äußerst positiv auf. Gerade irgendwie vor einer Woche haben sie mit die Raphael Estelle Collève Kollaboration rausgegeben und das da wird die Comedy produziert hat Dan und heisst die Teaser. So, hast du schon eine Idee, was man so oben macht, so partytechnisch? Wenn du genau auf diesen Sound hast, könntest du vielleicht in Zürich in Space Monkey Club gehen. Da spielt nämlich der Joris Erfahren und der Typ, der ist wirklich absolut geil. Meistens ein bisschen trancy, aber immer sehr drivey und technoid. Was wie und wo genau passiert, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Club Selection heisst die Rubrik, die ich dir hier seit vielen, vielen Jahren jedes Wochenende präsentiere. Ich präsentiere da wirklich nur die Veranstaltungen, die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit richtig geil sind, zumindest musikalisch. Das eine ist, wie gesagt, morgen zu oben der Joris Farn in Zürich mit dem Space Monkey. Du kannst aber natürlich auch noch alternativ ins Hive Club gehen. Dort sind Adana Twins, die haben ein paar ganz grosse Releases gerade auf Water. Geht und der Stil von Talent. Während im Supermarket ist ein DJ aus Berlin, nämlich der Alex Niggemann, bekannt worden, vor allem beim Sascha auf Last Night on Earth. Das Techno-Event vom Wochenende findet aber morgen zum Beispiel in Basel im Nordstern statt. Die fantastische, wirklich grandiose Techno-DJ-Frau Nicole Mudaba besucht wieder mal in Schweiz. Und wenn du wirklich möchtest, extrem groovige und sehr abgefahren sexy Techno haben, dann musst du morgen so oben, wie gesagt, ins Nordstern nach Basel zu der Nicole Mudaba. Hintergrundinfos zu dieser Show findest du auf srf.ch/mentalx. Schönes Wochenende. Luftschlösser und Mondlichter. Gut, ich gebe zu, ist ein bisschen kitschiger Name für eine Episode Mentalist Electronic, aber wie der Clevery sicher schon unter euch bemerkt hat, ich benenne die Sendung natürlich immer nach den Essential Tunes oder zumindest aus einem Part. Und die heisse jetzt einfach mal Luftschlösser. Das war übrigens die neue Scheibe von der Aline. Weiter hat er präsentiert brandneue Sounds aus Buenos Aires vom fantastischen Juan de Meneses und vieles, vieles mehr. Das da ist der Tom Novi zusammen mit Milkwish und Dreamcatcher. Und deren Nummer sage ich Tschüss und Ciao. Wir hören wieder, wenn du magst, ab nächsten Freitag. Ab der Sydney bin ich wieder für dich live im Studio hinter den Turntables am Schenken und natürlich am Mikrofon mit dir ins Wochenende reisen. Den Podcast kriegst du noch eine gute Stunde auf srf.ch/Mentalist, auf iTunes und überall, wo du halt willst. Komm gut durch die Nacht, bis dann. Ciao, ciao.